Land ist im Vergleich das Beste. Scheiß doch auf die Reste, die sind nicht relevant. Wir exportieren kein Bier, wir behalten unsere Fässer. Das ist einfach besser, denn trinken wollen wir. Unser Staatssystem bleibt den Weißen ein Geheimnis. Was gar nicht mal so schlecht ist, das soll keiner verstehen. Wir wählen jedes Jahr die gleichen Vollidioten. Was anderes ist verboten, ist das nicht wunderbar? Wir hauen euch ins Gesicht, solltet ihr uns stressen. Das könnt ihr gleich vergessen, denn blöde sind wir nicht.